Kapitel 6 – Die tropischen Ursprünge unserer Spezies. Die sozialen Medien, in die wir eingebunden sind, die allgemeine Verfügbarkeit der Mobiltelefone, Promikult und Reality-TV, ein anstrengendes berufliches und gesellschaftliches Leben. Wir alle wachsen in einer sehr auf Menschen ausgerichteten Welt auf. Unsere weite geografische Verbreitung vom Eis Grönlands bis zu den Bergen des Himalayas, von der geschäftigen Metropole Peking bis zu dem von Wüsten umgebenen Dubai, verleitet uns nur allzu leicht zu der Annahme, der Homo sapiens sei eine der erfolgreichsten biologischen Arten, die jemals über die Erde wandelte. Und nicht nur das. Die riesige Weltbevölkerung, die ausufernden Städte und unser beherrschender Einfluss auf die Natur verleihen uns scheinbar ein gewisses weltweites Gewicht. In Wirklichkeit sind wir aber in der Lebenswelt der Erde relative Nachzügler, insbesondere wenn man uns mit der etwa 400 Millionen Jahre währenden Entwicklung der tropischen Wälder vergleicht, die wir hier nachgezeichnet haben. Die ersten fossilen Skelette mit eindeutig menschlichen Merkmalen – das Wort Mensch bleibt in diesem Buch unserer eigenen Spezies vorbehalten, dem Homo sapiens – dem kürzeren, flacheren Gesicht, dem gewölbten Schädel und dem großen Gehirn, das mehr als dreimal so groß ist wie das von Lucy, stammen aus Afrika und sind 200.000 bis 300.000 Jahre alt. Das passt zu den Schätzungen auf der Grundlage von molekularen Uhren, wie sie in Kapitel 1 für Pflanzen und in Kapitel 4 für Säugetiere beschrieben wurden. Nur wurden die Berechnungen hier mit der DNA heutiger und vorzeitlicher Menschen angestellt. Wie man es auch betrachtet, wir sind nach den Maßstäben der Evolution gewissermaßen Neugeborene. Sogar zwei ausgestorbene Homininen, die in unseren Augen gewöhnlich als gescheitert gelten, nämlich der Homo erectus und der Homo neanderthalensis, Neandertaler, hielten vor ihrem Verschwinden länger durch als wir bisher. Deshalb ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass Paläoanthropologen und Archäologen im Homo sapiens schlicht den bisherigen Endpunkt eines langen Evolutionsweges sehen, der die Homininen und die Gattung Homo von den angeblich proteinarmen tropischen Wäldern in Richtung einer Savannenumgebung führte. Anthropologen und Archäologen sehen in den tropischen Wäldern oftmals sogar Hindernisse für die Besiedelung durch Menschen im Pleistozän. Kleine, proteinarme, schwer zu fangende Beutetiere, giftige Pflanzen, ein Mangel an energiereichen Kohlenhydratlieferanten, tropische Krankheiten, drückende, feuchte Wärme und der schlechte Erhaltungszustand archäologischer Fundstätten aufgrund von Hochwasser und sauren Böden waren die Gründe, dass die grüne Hölle bei der Erforschung der Ausbreitung von Menschen häufig übergangen wurde. In den archäologischen Funden aus der Zeit vor 300.000 bis 60.000 Jahren finden sich zum ersten Mal Hinweise auf neue Technologien, Pfeil und Bogen, für Gegenstände, die zum Tausch und zum Aufrechterhalten von sozialen Beziehungen dienten, und persönlicher Schmuck sowie Kunstwerke wie Ritzzeichnungen und Halsketten aus Muschelschalen. Das alles wurde ausschließlich menschlichen Fähigkeiten zugeschrieben. Die Neuerungen wurden aber auch damit begründet, dass im späten Pleistozän effizientere Jagdwaffen notwendig wurden und dass nützliche Beziehungen zwischen Gruppen aufrechterhalten werden sollten, wobei die offenen Graslandschaften, die ihre Heimat bildeten, während diese angesichts immer krasserer Schwankungen zwischen eiszeitlichen und zwischeneiszeitlichen Bedingungen sowie kurzfristiger Klimaschwankungen zum Austrocknen neigten. Siehe Kapitel 2.